Ich möchte gleich vorwegschicken, dass ich mir eine kleine Abänderung des Themas insofern erlaube, dass ich, als ich nur über die Zeit bis 43 spreche, und zwar aus zwei Gründen. Über die Operationszone Alpenvorland ist ja heute früh schon gesprochen worden und wird morgen noch einmal gesprochen werden. Und zum Zweiten, weil sich, glaube ich, gerade im Falle Südtirols nachweisen lässt, dass der Bruch der Achse vom Jahre 43 sich schon längst vorher abzeichnet und dass dieses ja sowieso in beiden Ländern nie sehr populär gewesene Bündnis, lange bevor es auf der militärischen und diplomatischen Ebene zerbricht, auf der einfachen Menschenebene zerbrochen ist. Und das Zweite, was sich auch in Südtirol sehr gut nachweisen lässt, dass der offiziellen Machtübernahme vom September 43 im Zuge von Option und Umsiedlung, also ab dem Herbst 39, schon tendenziell die Richtung einer deutschen Parallelverwaltung sich sehen lässt, die sich eben immer mehr steigert und ihren Abschluss findet mit dem Einmarsch der Deutschen am 9. September 43. Deswegen möchte ich mehr auf die Vorgeschichte eingehen und ganz kurz in vier Punkten das versuchen darzustellen. Nämlich die Umsiedlungsidee von deutscher und italienischer Seite, dann ganz kurz der Stellenwert Südtirols im Achsenbündnis, drittens die politische Entwicklung innerhalb der Südtiroler Volksgruppe, also der deutschsprachigen, um aufzuzeigen, das Problem geplante Annexion, inwieweit hier von lokaler Seite Kräfte maßgebend waren. Und als letzter Punkt, die italienische Politik von 40 bis 43 als Kontrast zu den deutschen Stellen. Wie Sie alle wissen, die Umsiedlungsgeschichte bzw. die Umsiedlungsfrage des Dritten Reiches war eine Domäne der SS. Ich will nicht weiter zurückgreifen, woher diese Idee kommt, aber es lässt sich leicht nachweisen, dass hier die Ideen sehr weit zurückgehen. Man nimmt Anleihen, die gehen zurück bis zur Politik des deutschen Ostmarkenvereins gegenüber der polnischen Bevölkerung, die Kriegszieldiskussion, dann natürlich sehr wichtig Walter Daré als Reichsbauernführer und als Chef des Rasse- und Siedlungshauptamtes bis 38. Jedenfalls zwei wichtige Leute, ich beschränke mich darauf, Ulrich Greifelt und Professor Konrad Mayer, kommen aus dem Rasse- und Siedlungshauptamt der SS. Hier wurden die Ideen konkretisiert. Und noch spezieller, Mayer war bekanntlich der Verfasser des berüchtigten Generalplanes Ost im Jahre 41-42, wo vor allem ideologische und rassische Motive eine Rolle spielen. Greifelt hingegen war seit 36 der Chef des Amtes Vierjahresplan im Stabe des Reichsführers SS und hier sind mehr die ökonomischen Motive zu sehen. Das heißt, mit dem Anlaufen des Vierjahresplan, dem sich abzeichnenden Arbeitskräftemängel, werden Ideen zur Umsiedlung aller, möglichst aller Volks- und Reichsdeutschen im Ausland entwickelt. Einen ersten derartigen Plan hat Greifelt im Frühjahr 38, ich betone, für möglichst alle Volks- und Reichsdeutsche schon für Himmler vorgelegt, im Frühjahr 38. Und konkretisiert, in die Praxis umgesetzt, werden also diese Ideen ab dem Herbst 39 mit der Ernennung Himmlers zum Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums. Es war also kein Zufall, dass Hitler einen Mann wie Himmler dazu ernannt hat, weil er die entsprechenden Experten hatte. Die Leute haben sich mit dem vorher konkret beschäftigt. Und wie ich sagte schon, die Umsiedlung liegt im Wesentlichen in den Händen Himmlers. Natürlich konnte sich Himmler, so wie in Südtirol auch bei allen anderen Umsiedlungen, konnte er nicht das Ganze allein durchführen, auch wenn er es gewünscht hätte, nämlich er hat es praktisch überall gesehen als eine Angelegenheit der Polizei, in dem Fall der deutschen und der italienischen Polizei, also zwischen Himmler und seinem Freund Bocchini. Aber dass sich Umsiedlungen ja auch mit staatsrechtlichen und zwischenstaatlichen Problemen zu beschäftigen hatten, konnte er der Mithilfe und Unterstützung des Auswärtigen Amtes nicht ganz entbehren. Es ging hier um Staatsbürgerschaft und ähnliche Dinge. Und es ist praktisch von Anfang an, die Südtiroler Umsiedlung ist hier keine Ausnahme, zu ständigen Konflikten gekommen zwischen der Bürokratie des Auswärtigen Amtes und der SS. Ich will nicht näher eingehen, inwieweit hier eine Rolle spielt, auch ein bisschen eine Art konservative Opposition, eben angesiedelt in der Diplomatie des Auswärtigen Amtes, gegen die SS. Das sieht man auch in verschiedenen Umsiedlungsproblematiken, bei Südtirol vor allem. Und noch etwas, in dem Augenblick, wo das Dritte Reich mit den Erklärungen Hitlers vom Mai 38 offiziell auf das Territorium, das deutschsprachige Territorium verzichtete in Südtirol, war natürlich klar, dass man aber nicht auf das deutschsprachige Menschenpotenzial verzichtete. Das wollte man möglichst alles haben. Und insofern steht von deutscher Seite die Südtiroler Umsiedlung unter drei Aspekten, die realisiert werden sollten. Die außenpolitische Konfliktbereinigung mit Italien, also kein Zankapfel mehr, die das Achsenbündnis gefährden könnte. Zweitens die wirtschaftliche Kompensation, das anfallende, sozusagen das anfallende Geld aus dem Vermögen der Umsiedler und insbesondere das Siedlungspotenzial. Und zum Letzten die Realisierung der Volkstumspolitik, nämlich des Prinzips der Volksgemeinschaft, das nicht nur innerhalb der Grenzen des Reiches funktionieren sollte und musste, sondern auch ausgedehnt werden sollte auf alle deutschsprachigen Menschen in der Welt. Das waren die drei Aspekte, die sich Deutschland zum Ziel setzte. Auf italienischer Seite hat es im Wesentlichen, ich betone im Wesentlichen, Umsiedlungsideen nur von Seiten Ettore Tolomeis gegeben. Und Ettore Tolomei war bekanntlich, wie Hitler, ein klassisches Produkt der österreichischen Nationalitätenkämpfe. Rassist, Antisemit, der Vertreter einer radikalen ethnischen Flurbereinigung als Voraussetzung der Übereinstimmung von Staatsgrenzen und Volkstumsgrenzen und damit, in seiner Sicht zumindest, als der notwendigen Voraussetzung für Sicherheit und Frieden zwischen den Staaten und den Völkern. Deswegen ist es kein Wunder, dass sich ein Mann wie Tolomei, ausgehend von dieser gemeinsamen Wellenlänge, von Anfang an mit Hitler verstanden hat und das auch bis zum Ende blieb. Aber Tolomei war nicht der führende Mann in der Praxis der Umsiedlungspolitik des faschistischen Italiens, weil er mit dieser seiner These von der radikalen ethnischen Flurbereinigung im Widerspruch kam zu den politischen und ökonomischen Interessen des faschistischen Systems, das von Anfang an, auch wenn es anderslautende Äußerungen zeitweise gibt, eigentlich nie, jedenfalls nicht in der Praxis, das möchte ich betonen, nicht in der Praxis, es gibt wohl Äußerungen, nie eine Totalumsiedlung, sondern immer nur eine Teilumsiedlung angestrebt hat. Ich betone, aus politischen Überlegungen, man wollte die politischen Querulanten, die sogenannten, weghaben, und zum Zweiten aus ökonomischen Gründen, weil man nicht den ökonomischen Ruin einer ganzen Provinz einkalkulieren wollte. Und aufgrund dieser unterschiedlichen Konzepte, Totalumsiedlung auf der deutschen und teilweise, also Teilumsiedlung auf italienischer Seite, sind von Anfang an sozusagen in den gesamten Umsiedlungsverhandlungen, oder sagen wir besser, in der Umsiedlungspraxis seit Herbst 1939 liegt der Wurm drinnen. Auch wenn man es nicht zugibt, auch wenn sich in den Dokumenten 39 zur Umsiedlung eigentlich der deutsche Standpunkt mehr durchsetzt, der Himmlersche, in den Dokumenten, in der Praxis beginnt sofort die italienische Obstruktionspolitik, und zwar teilweise auf römischer Ebene, also auf ganz hoher Ebene, insbesondere aber auf lokaler Ebene. Diese Obstruktionspolitik hat bis zum Ende des Jahres 1939, also bis zum Ablauf der Optionsfrist, eigentlich weniger folgt, aus dem einfachen Grunde, weil bekanntlich das Optionsergebnis mit mehr als 80% Optanten für Deutschland eine moralische und politische Niederlage für das faschistische Regime bedeutet hat. Erstens mal, weil die Obstruktionspolitik nicht hingehaut hat, nicht zum Ziel geführt hat, und zum Zweiten, weil natürlich dieser Widerspruch, der in der gesamten Südtirolpolitik im faschistischen Regime drinnen war, nämlich einerseits die offiziell nach außen vertretene These, im Falle der Südtiroler handelt es sich sowieso um germanisierte Romanen, Lateiner oder ähnliches, und das Land ist eigentlich italienisch, und das Optionsergebnis sozusagen widerlegt das schlagend. Ein ähnlicher Widerspruch, der umgekehrt auf deutscher Seite ebenfalls drinnen war und dem Regime zu schaffen gemacht hat. Nicht? Auch dort, wenn man sieht, den offiziellen Widerspruch zwischen der Verkündigung des NSDAP-Parteiprogramms, die Sammlung, Zusammenschluss aller Deutschsprachigen in Mitteleuropa, und die reale Volkstumspolitik im Sinne Südtirols, die Abschreibung des Gebietes. Also dieser Widerspruch zwischen offizieller Theorie, zwischen nach außen verkündeter Theorie oder Volkstumspolitik von Seiten Berlins und dann in die Realität umgesetzt, das Bild, das bereitet beiden Regimes nicht wenig Schwierigkeiten. Ich will aber darauf jetzt nicht eingehen. Ganz kurz zu Südtirol und die Achsenpolitik. Ich glaube, man kann ohne weiteres sagen, dass das Achsenbündnis, also die Herausbildung der Achse Rom Berlin, mehr das Ergebnis war des Zerwürfnisses Italiens mit den Westmächten seit dem Abessinienkrieg, als eine tatsächliche und bewusste Übereinstimmung und Gemeinsamkeit zwischen Rom und Berlin. Es war also mehr auf italienischer Seite seit 1936 ein Mangel an Alternativen, die diese Achse zustande gebracht hat, und nicht zufälligerweise, und man sieht auch eines, es war praktisch bis zum Stahlpakt eindeutig Deutschland der drängende Teil, hundertprozentig bis zum Abschluss, glaube ich, des Stahlpaktes. Und noch etwas kann man, glaube ich, feststellen, dass trotz all der offiziell verkündeten Freundschaft und der Kollaudierung der Achse, wie sie Mussolini im März 1938 bezeichnete beim Anschluss Österreichs, und auch trotz Stahlpakt, das Verhältnis zwischen Hitler und Mussolini und zwischen Rom und Berlin immer das Verhältnis nicht nur einer brutalen Freundschaft, wie es einmal geheißen worden ist, sondern auch einer misstrauischen Freundschaft geblieben ist, immer. Und der Grund dafür ist ja leicht zu sehen. Wenn, ich glaube, es mag vereinfacht sein, aber es dürfte im Wesentlichen stimmen, dass seit der Gründung des Achsenbündnisses eigentlich bei allen politischen Ereignissen Italien immer der Geprellte war, immer das Nachsehen hatte. Und zu den verschiedenen Ereignissen, ob das der Anschluss Österreichs war oder der März 39, und man könnte das weiterführen, eigentlich immer nur gute Miene zum bösen Spiel gemacht hat, beziehungsweise ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass Mussolini versucht, das verlorene Terrain durch wenig überlegte Aktionen sozusagen wieder wettzumachen. Man könnte das Beispiel machen, der Überfall auf Albanien als sozusagen Reaktion auf den Einmarsch Hitlers in Prag. Und so geht das weiter. Ich erspare mir hier Zitate aus dem Tagebuch Cianos, wo man das sehr gut belegen könnte. Nicht? Wie die Italiener, die Politiker und die Militärs eigentlich immer mehr böse werden und sagen, es sind jetzt eindeutig die Deutschen, die den Ton angeben. Und aus dem ehemaligen Zauberlehrling Adolf ist jetzt eigentlich der Hexenmeister geworden. Und Benito ist nicht mehr der Agierende, sondern nur mehr der reagierende Teil. Weil ganz einfach das Tempo der politischen Aktionen, zumindest seit dem März 38, eindeutig von Berlin vorgegeben wurde. Wie war die Situation? Also wie gesagt, dass man sich nach 38 entschließt, etwas in der Umsiedlung zu tun, dürfte klar sein, weil beide gesehen haben, man kann nicht weiter dilatorisch vorgehen. Man muss irgendeine definitive Lösung zumindest versuchen anzustreben. Und ich sagte schon, man findet die definitive Lösung zwar auf der Ebene der Verträge, wo sie schön klingt, aber kaum sind die Verträge unterschrieben, dann beginnt schon auf der Ebene der Kommissionen, die diese Umsiedlung durchführen sollte, sozusagen kommen die gegensätzlichen Interessen, die von Anfang an da sind, zum Tragen. Und es ist eine ständige gegenseitige Obstruktionspolitik. Das geht bis 1943. Kurz zur politischen Entwicklung der deutschen Sprachgruppe, der Volksgruppe Südtirol, um eventuell besser zu verstehen, die irredentistischen und im Herbst 1943 annexionistischen Tendenzen. Die deutschsprachige Volksgruppe war seit 1933 gespalten in einen konservativ-bäuerlich-katholischen Minderheitsblock, beziehungsweise Minderheitsblock wird es im Laufe der Jahre bis 1939, und in einen deutsch-nationalvölkisch-nationalvölkischen Block, der bis 1939 die Mehrheit, natürlich im Untergrund illegal organisiert, die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat. Und ganz analog zu meinetwegen den Illegalen in Österreich von 33 bis 38, versteht sich auch in Südtirol diese illegale nationalsozialistische Organisation So ungefähr als der Wegbereiter, was sagen wir, als die politische Vorhut, die die Aufgabe hat, den sicher einmal kommenden Prozess der Heimholung des Landes vorzubereiten und sozusagen die Bevölkerung Südtirols mit dem Reich gleichzustalten. Das ist kurz gesagt das politische Programm, das ja auch im Wesentlichen oder etwas teilweise realisieren. Und man könnte sagen, diese illegalen Nationalsozialisten des völkischen Kampfringes leben eigentlich von 33, man muss sagen bis 45, so ein wenig nach dem Motto, das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Konnten sie bis 38 noch einigermaßen berechtigte Hoffnungen haben, dass die Heimholung des Reiches auch durch Hitler bzw. die deutsche Außenpolitik geplant sei, so hört sich das eigentlich im Jahre 38, müsste es eigentlich aufhören. Aber es ändert nichts an der politischen Ausrichtung, am politischen Irredentismus dieser Gruppe. Und als es im Jahre 39 also dann zur bitteren Wahrheit kommt, dass nicht die Heimholung des Territoriums, nicht die Heimholung des Landes, sondern nur die Heimholung der Menschen geplant ist, dann legt man sich eigentlich relativ schnell eine Rechtfertigungsthese zu. Man spricht jetzt von Opfergang und Bekenntnis, also die kleine Minderheit, der Teil muss für das Ganze ein Opfer bringen, wie es eben in der Volkstums- und Volksgemeinschaftsideologie des Dritten Reiches drinnen war. Und mit dieser Rechtfertigungsthese tritt man also in den Optionskampf ein, erreicht, wie ich schon sagte, eine gut 80-prozentige Mehrheit. Aber damit sind eigentlich die irredentistischen Tendenzen der Südtiroler Nationalsozialisten, und mit Irredentismus meine ich, Hoffnung auf Anschluss des Territoriums an das Reich noch nicht aufgegeben. Weil Option für die deutsche Staatsbürgerschaft heißt zwar auf dem Papier Verpflichtung zur Umsiedlung, in der Praxis hat man sich aber gesagt, die Option ist für uns eine Art Volkstumsbekenntnis, um der Welt, Öffentlichkeit und natürlich auch dem Führer zu zeigen, wer wir sind, aber gehen werden wir nicht, solange es geht. Und deswegen beginnt auch von Seiten der illegalen Nationalsozialisten in Südtirol eine Art Obstruktionspolitik gegen die Umsiedlung. Und das führt teilweise auch natürlich zu Spannungen mit dem himmlischen SS-Apparat, ist ja ganz klar. Also zwischen den verschiedenen Stellen, die in Südtirol in den Jahren 39 bis 43 operieren, der reichsdeutsche Apparat, das Auswärtige Amt und die Stellen Himmlers im Wesentlichen, die politische Organisation der Südtiroler Volksgruppe der Optanten und auf italienischer Seite die Politik des Präfekten im Wesentlichen und des Innenministeriums. Es gibt zwischen allen drei Konflikte. Es ist nicht so einfach. Südtirol ist in dieser Zeit oft eine Art verkehrte Welt, wo sich Allianzen herausbilden, die vorher unmöglich gewesen wären. Wenn ich noch Zeit habe, werde ich versuchen, ein paar zu illustrieren. Aber ich sagte, mit der Option ist der Südtiroler Irredentismus noch nicht ad acta gelegt. Man versucht weiterhin, im Reich Ansprechpartner zu finden, um die Heimholung des Reiches, des Landes doch noch irgendwie zu bewerkstelligen. Zum Beispiel, dass man den höchsten Repräsentanten des Staates und der Partei das Optionsergebnis mit 90,7% bekannt gibt. Das war eine deutliche Anspielung damals auf die Saar-Abstimmung von 35. So ungefähr, wo man dem Führer aller Deutschen sagen wollte, verstehst du den Wink mit dem Zaunpfahl? Die Saarländer haben damals den Anschluss an das Dritte Reich mit 90,7 sozusagen sich moralisch verdient. Warum wir nicht? Und so geht das eigentlich weiter bis 43. Im Sommer 1940, nach dem Sieg über Frankreich, hofft man in Südtirol auf ein Tauschgeschäft Deutschland-Italien, ein Tausch Nizza-Savoyen mit Südtirol. Und im September 43 ist man endlich, glaubt man zumindest, am Ende sozusagen, dass sich die Träume jetzt wirklich erfüllt hätten. Aber wie schon 38 oder 39 stehen dem wieder von Seiten Berlins natürlich staatspolitische und in dem Fall auch ganz konkret kriegswirtschaftliche Erwägungen dagegen. Deswegen werden jene annexionistischen Tendenzen in Bezug auf Südtirol, die vorhanden waren In Staat und Partei hatte sie gegeben. Es ist heute schon zitiert worden, Goebbels, altbekannt. Oder ein Mann wie Kaltenbrunner. Es gibt verschiedene Leute aus der Volkstumspolitik, die, ich formuliere das jetzt einmal salopp, mit der Abschreibung Südtirols durch den Führer im Jahre 38 und 39 nie sehr glücklich waren. Man hat sich nicht getraut auszusprechen, aber man war nicht glücklich damit. Also es gibt solche Tendenzen auf höchster Ebene. Es gibt sie natürlich im lokalen Tiroler Raum, Gauleiterhofer in Innsbruck, und natürlich von Bozen brauche ich gar nicht zu sprechen. Aber wie gesagt, weil diese Annexion, das ist ja heute schon gesagt worden, weil dem staatspolitische und kriegswirtschaftliche Interessen entgegenstehen, wird in Südtirol einiges gebremst. Es wird die Annexion gebremst, es wird die Abrechnung, wie sie eigentlich geplant war von Seite der Nationalsozialisten mit den Verrätern von 39 ein wenig gebremst und es werden auch die Sonderinteressen Gauleiterhofers ein wenig gebremst. Man sieht das in den Berichten Rahms oder in den Stellungnahmen Bormanns an Hofer. Also das wird irgendwie abgeblockt. Und so geht das eigentlich weiter bis Kriegsende. Ich komme zum letzten Punkt, dass es nicht zu lange wird. Also wie gesagt, das waren sozusagen von Südtiroler Seite die immer enttäuschten Hoffnungen auf eine Annexion, mit welchen Begründungen, die immer man glaubte, realisieren zu können. Ich komme zum letzten Punkt, die italienische Politik in der Zeit 39 bis 43. Im Jahr 1940 ist der damalige Präfekt Mastro Mattei, der 6 Jahre lang die Provinz regierte und daher einer der Hauptverantwortlichen der faschistischen Südtirol-Politik war, über Nacht praktisch mir nichts, dir nichts von Mussolini in die Wüste geschickt worden. Der Grund war einfach. Das Optionsergebnis, das Mastro Mattei irgendwie zu verantworten hatte, das moralisch-politische Fiasko, musste wieder gut gemacht werden. Der Hauptverantwortliche musste von der Szene verschwinden. Aber das, was Mastro Mattei in den 6 Jahren nicht gelungen ist, nämlich den auf das Dritte Reich ausgerichteten Irredentismus der Südtiroler ein wenig zu bremsen, und damals hat er ihn versucht, auf Wien umzuorientieren, Agostino Podestà. Er ist Präfekt vom Jänner 1940 bis zum Frühjahr 1943. Und ich sage, man könnte behaupten, das Motto, unter dem Präfekt Podestà antritt im Jänner 1940, heißt, die verlorene Optionsschlacht muss an der Umsiedlungsfront gewonnen werden. Das heißt, man muss verloren gegangene Seelen wiedergewinnen. Wie macht er das? Präfekt Podestà war im Unterschied zu den bisherigen faschistischen Funktionären in der Provinz, die im Wesentlichen als die altbekannten, präpotenten Provinzhäuptlinge aufgetreten sind, etwas ganz anderes. Er tritt im Wesentlichen, zumindest gegen jenen Teil der Bevölkerung, die 39 nicht für die deutsche Staatsbürgerschaft optiert haben, aber auch gegen jenen Teil, der sozusagen umoptionswillig ist, nämlich der sich überlegt, seine Entscheidung von 39 zu revidieren, tritt er im Wesentlichen auf wie ein besorgter Landesvater. Er reist wöchentlich von Dorf zu Dorf, er spricht mit bekannten Dableibern des Jahres 39, bei seinem Eintreffen im Dorf spielt die Musikkapelle, und zwar in Tracht, was bisher immer verboten war. Er verteilt Orden, er verteilt Geldspenden und Lebensmittel an kinderreiche und bedürftige Familien. Und das ist jetzt das Wichtige, über all das berichtet am nächsten Tag genüsslich und groß aufgemacht die deutschsprachige katholische Presse, die ja bekanntlich vom Faschismus nicht verboten worden war. Und die katholische Presse ist, man könnte sagen, der eigentliche Ansatzpunkt und der Hebel, mit dem teilweise schon Mastro Mattei, aber vor allem jetzt Podestà, seine Politik in die Praxis umsetzt. Also über diese Ereignisse, über diese Politik als sozusagen besorgter Landesvater, berichtet am nächsten Tag die deutschsprachige katholische Presse und auch die faschistische, in deutscher Sprache erscheinende Alpenzeitung, und zwar Und das war natürlich das Maximum an Provokation für die deutschen Umsiedlungsstellen und für die Südtiroler Nazis, indem jetzt immer mehr deutsche Ortsnamen wieder verwendet werden, deutsche Dialektausdrücke gebraucht, also alles, was bisher verboten war. Also ich sage nochmal, diese Politik der Wiedergewinnung der verlorenen Seelen, der verlorenen Schafe, mit der hat Podestá von 40 bis 43 einen relativ großen Erfolg. Und es dürfte, und diese Politik äußert sich, jetzt abgesehen von dem, was ich bisher gesagt habe, vor allem im gesetzlichen und im administrativen Bereich. Zum Beispiel, das faschistische Italien entlässt im Frühjahr 1940, kurz bevor es sich anschickt, in den Krieg einzutreten, praktisch alle Südtiroler Rekruten aus dem Heeresdienst. Und Sie können sich vorstellen, wo gerade die Deutschen beginnen mit immer härteren Einberufungsmaßnahmen, diese Politik geht weiter bis 41, 42, wo es also für Dableiber, also für jene Südtiroler, die nicht für die deutsche Staatsbürgerschaft optiert hatten, relativ leicht sich vom italienischen Heeresdienst zu befreien. Durch verschiedene Tricks auf Verwaltungsebene. Sie können sich vorstellen, der Kommentar der Bevölkerung, dass also die Söhne der Optanten immer rigider eingezogen werden zur Wehrmacht, beziehungsweise zur SS, hauptsächlich zur Wehrmacht, während die Italiener praktisch eine sehr laxe Einberufungspolitik praktizierten. Und es gibt eine Reihe von weiteren Fällen auf administrativen Wege, ob das nun ist durch die Anwendung der kriegswirtschaftlichen Gesetze, Ablieferung von Lebensmitteln, die Zuteilung von Rohstoffen für die Landwirtschaft etc. Also überall werden praktisch die Dableiber, die angeblich Italienfreundlichen, favorisiert und die anderen bestraft. Und Sie können sich vorstellen, dass in dieser Situation 40 bis 43 ein nicht geringer Teil jener Leute, die 39 für die deutsche Staatsbürgerschaft optiert haben, jetzt plötzlich stöhnten und sagten, eigentlich ist für uns nur schlechter geworden, weil jetzt müssen wir zwei Herren dienen. Was den Fiskus betrifft, Italien, und zwar einen sehr strengen, weil hier ist er perfekt strenger mit uns als mit den anderen, und was den Kriegsdienst betrifft, den Deutschen. Das heißt, es gibt keine genauen Zahlen. Präfekt Podestá hat im Jahre 41, also schon Ende 40er Mal, gegenüber den deutschen Umsiedlungsstellen geäußert, es legen ihm ca. 50.000 Anträge um Umoptionen vor. Das war zwar sicherlich übertrieben, aber einige Tausend waren es sicher und auf jeden Fall gibt das die Stimmung wieder. Das heißt, ich wollte damit eines sagen, dass jetzt dieser ganz plötzliche Wandel der faschistischen Südtiroler Politik, vor allem was die lokale Ebene betrifft, eben mit diesem Ziel durchgesetzt wird, im Sinne, bitte keine Totalumsiedlung, wir tun alles, um sozusagen den himmlischen Apparat irgendwie lahmzulegen. Und das zeigt sich vor allem auch in den Kommissionen. Generalkonsul Bene, der Generalkonsul in Mailand, war im Jahre 39 der Beauftragte des Auswärtigen Amtes, der die Verhandlungen mit den Italienern führte. Und Generalkonsul Bene ist bis zum Mai 1940 in Südtirol geblieben, bis er dann nach ins besetzte Holland versetzt wurde. Und eigentlich hat Bene schon eines vorhergesehen, im Jahre 39, dass mit dem komplizierten Verfahren, das im Jahre 39 in den Verträgen festgelegt worden ist, und hier ist Südtirol eine totale Ausnahme mit allen übrigen Umsiedlungen. Und zwar inwiefern? Man könnte vereinfacht sagen, alle übrigen Umsiedlungen, die das Deutsche Reich durchführt, von volksdeutschen Minderheiten, gehen in Richtung zwangsweiser Deportation. Wo die Volksgruppe eigentlich wenig zu sagen hat in Bezug auf Ansiedlung, wirtschaftliche Regelung ihres Vermögens etc. Das machen im Wesentlichen die Reichsvertreter. Sie müssen sich innerhalb kurzer Zeit entscheiden und das Übrige machen die Funktionäre des Dritten Reiches. In Südtirol besteht die Ausnahme unter drei Gesichtspunkten. Erstens ist den Südtirolern bekanntlich ein geschlossenes Siedlungsgebiet zugesichert worden und noch zusätzlich, wobei bei der Auswahl dieses Gebietes die politische Vertretung der Volksgruppe ein Mitspracherecht gehabt hätte oder haben sollte. Das war in anderen Fällen nicht der Fall, traf nicht zu. Das Zweite, was die wirtschaftlichen Bestimmungen der Umsiedlung betrifft, ging es, war es den Südtirolern, dem einzelnen Umsiedler ging es viel besser. Nämlich, er hatte mehr Möglichkeit, über sein Vermögen zu verfügen und zu bestimmen, als in anderen Fällen. Und das Dritte, ein ganz eklatanter Unterschied zu den anderen Umsiedlungen, nämlich, während sich alle anderen Umsiedlungen in einem Zeitraum von meinetwegen ein paar Wochen oder höchstens Monaten abspielten, im Wesentlichen jedenfalls, von ein paar Wochen meistens, war bekanntlich für die Südtiroler Umsiedlung ein Zeitraum von 3 Jahren geplant. Und schauen Sie, alle diese 3 Probleme, ein geschlossenes Siedlungsgebiet, ein komplizierter Mechanismus zur Ablöse des Vermögens, wo dem Einzelnen relativ große Spielräume offen waren, und drittens dieser lange Zeitraum, das waren schon einmal 39 von Anfang an, ich sage, Bene hat das schon vorher gesehen, Ansatzpunkte, um das Ganze sozusagen zu unterlaufen. Und man kann sagen, nach der ersten großen Umsiedlungswelle von 1940 versandet das Ganze in einer gigantischen Bürokratie. Die deutschen und italienischen Stellen streiten sich endlos herum, was die Einberufung betrifft, um jeden einzelnen Mann, ob jetzt der für Italien oder für Deutschland optiert hat, weil es hat ja in nicht wenigen Fällen Doppeloptanten oder Umoptanten gegeben. Also dieser gigantische bürokratische Apparat macht im Wesentlichen nichts anderes, ich formuliere es mal so, es ist ein Streit um jede einzelne Person, wo gehört, musste jetzt zur deutschen Wehrmacht oder zum italienischen Heer einrücken. Und was die wirtschaftliche Seite der Umsiedlung betrifft, es ist gelegentlich ein Streit um die Wertfestsetzung für einen einzelnen Baum. Also mit dem Ganzen hat man das Ganze blockiert. Es hat verschiedene solche Möglichkeiten gegeben. Und so versandet im Wesentlichen die Umsiedlung ab 41 in diesem bürokratischen Getriebe. Man hat versucht, 41 aus dem herauszukommen von deutscher Seite. Ganz einfach, weil es Greifelt langsam, dem Greifelt als dem Beauftragten Himmlers in Berlin, langsam zu blöd geworden ist. Man ist damals übergegangen zu einem neuen System, zum System der sogenannten Hohen Kommissare. Weil man gesehen hat, auf italienischer Seite ist einerseits Podestà der Präfekt der Provinz Bozen und als Präfekt muss er vor allem an die wirtschaftliche Prosperität des Gebietes denken. Als Vertreter der Regierung im Bozen müsste er aber eigentlich die Abmachungen von 39 einhalten und das heißt die radikale ethnische Lösung. Also versuchte man eine Trennung zu erreichen und zwar durch die Einrichtung eines gesonderten Hohen Kommissars. Auf deutscher Seite ist damals ein neuer Vertreter des Auswärtigen Amtes gekommen und auf italienischer Seite eben zum ersten Mal ein hoher Kommissar. Und hier spielt sich etwas ab, wo man eigentlich sagen muss, es ist absurd. Diese beiden hohen Kommissare, die, so war es zumindest geplant, die Aufgabe gehabt hätten, die Umsiedlung schneller voranzutreiben, tun, und zwar aus unterschiedlichen Gründen, nichts anderes, als weiterhin Sand ins Getriebe zu streuen. Warum? Der deutsche Hohe Kommissar war der Gesandte Meyer Falkenberg, er war früher Konsul in Genua. Meyer Falkenberg war schon damals zumindest einer, der dem Dritten Reich kritisch gegenüberstand und nachher wenig später zu einem offenen Gegner des Dritten Reiches wurde. Also Meyer Falkenberg arbeitete, soweit es ging, zumindest indirekt mit den Dableibern zusammen. Er kooperierte, und ich sage noch einmal, es waren komische Allianzen, die sich hier herausbilden, irgendwie auch mit Podestà, aus unterschiedlichen Gründen. Weil Meyer Falkenberg sagte, wie das weitergeht mit dem Dritten Reich, wahrscheinlich verlieren wir das eh den Krieg, und zwar Gott sei Dank. Ergo ist es ganz gut, wenn möglichst viele Südtiroler im Lande bleiben. Podestà hat aus anderen Gründen gesagt, es sollen möglichst viele hier bleiben. Also es sind hier Allianzen von 1940 bis 1943, das einfach die komischsten sind. Und so auf italienischer Seite wurden zum Hohen Kommissar, und das ist auch das Absurde, der alte Präfekt Podestà ernannt. Es ist bis heute nicht geklärt, wie es dazu kommt. Ich sage, über die italienische Südtirol-Politik in jenen Jahren ein eindeutiges Urteil abzugeben, ist schwierig. Ganz einfach deswegen, weil bisher die Akten des italienischen Innenministeriums, und zwar war Unterstaatssekretär Buffarini Guidi der zuständige Mann im Innenministerium, weil die bisher nicht angesehen worden sind. Und das Absurde liegt eben darin, dass eigentlich dieser Buffarini Guidi als Mann Himmlers galt, sozusagen der eindeutig die Linie Himmlers vertrat in der Umsiedlung. Und wir wissen, Buffarini Guidi war tatsächlich eigentlich immer deutschfreundlich, er ist den Deutschen immer entgegengekommen, nicht umsonst ist er dann im Jahre 43 wieder in der faschistischen Regierung der Repubblica di Salò. Aber sozusagen, es ist schwierig einzuschätzen, das Verhältnis der Lokalbehörden der italienischen in Bozen, die Politik des Präfekten und eben die Politik des Unterstaatssekretärs im Innenministerium, der bei allen Aussprachen, ob das nun Himmler selbst war oder Greifelt oder irgendjemand aus Berlin, immer versichert hat, ja natürlich, wir stehen zu den Abmachungen, zur radikalen ethischen Lösung, der aber nie etwas getan hat. Also hier ist noch einiges aufzuklären. Ja, und so geht das, ich wollte sagen, bis zum Jahre 43. Man findet keinen Ausweg, es gibt kein geschlossenes Siedlungsgebiet. Die Kommissionen in Bozen legen sich im Wesentlichen gegenseitig an. Und eigentlich kann man sagen, ja, wird ihm das Ganze im Juli 43 durch den Sturz des Faschismus und dann eben durch die deutsche Okkupation sozusagen gelöst, nachdem eh schon nichts mehr passiert ist. Noch zwei, ganz kurz als Abschluss vielleicht noch zwei Sätze. Diese italienische Obstruktionspolitik hat sich also bezogen auf die vermögensrechtliche Frage, die Ablösung des Optantenbesitzes und die effektive Umsiedlung der Optanten. In einem weiteren Bereich, wo es sehr interessant wäre, das nachzuzeichnen, ist im kulturellen Bereich. Es war nämlich geplant, nicht nur die Menschen umzusiedeln, sondern auch die ideellen und materiellen Kulturgüter. Und dafür zuständig war bekanntlich auch das Himmlersche Ahnenerbe. Es wird also im Frühjahr 40 eingerichtet in Bozen die berühmte Kulturkommission des Ahnenerbes, die also die Überführung der ideellen und materiellen Kulturgüter der deutschsprachigen Südtirol zur Aufgabe gehabt hat. Das war auch ein riesiger Umsiedlungsapparat, der bis 43 und teilweise sogar bis 45 arbeitete in Südtirol. Ich sage hier nur ein Beispiel, wie hier die Deutschen versucht haben, die italienische Obstruktionspolitik zu umgehen, die ihnen zum Beispiel ständig verboten haben, Archive, Kirchenbücher zu kopieren, was vorgesehen war, laut Umsiedlungsverträgen von 39, dass es schließlich diesen himmlerschen Beamten einfach zu blöd wird, sodass sie zu illegalen Methoden greifen, halbe Gemeindearchive plündern, die dann illegal nach Innsbruck gebracht werden, wo sie heute noch zum Teil liegen, oder zum Großteil, oder zum Beispiel, dass sie wichtige Akten, die sie eben für wichtig halten, für den Nachweis des deutschsprachigen Südtirols als wichtigen Abschnitten, zum Beispiel, dass man auch mit Hilfe von Bestechungen, dass man so italienische Beamte in Archiven besticht und wichtige Dinge herausholt. Zum Beispiel nur, ich erwähne das jetzt nur, weil es vielleicht interessant sein mag als Beispiel, dass man die Landesurden und Geistmeister aus dem Bauernkrieg von 1525 durch Bestechung eines italienischen Beamten aus dem Staatsarchiv holt und illegal hinausbringt und die eben seit damals verschollen ist. Also es gibt hier verschiedene Tricks, wie die deutschen Italiener sich versuchen auszuspielen. Mal ein letztes noch, um die absurde Situation vielleicht Ihnen aufzuzeigen. Ich sagte schon, Tolomei war bis 39 sicherlich ein wichtiger Mann der faschistischen Südtirolpolitik. 39 kommt er mit seiner These von der notwendigen radikalen ethnischen Lösung total auf Kollision mit Rom und insbesondere mit Mastro Matteo und mit Agostino Podestà. Er muss sogar kurz riskieren, dass sein Archivio eingestellt wird, 39-40, und zwischen dem Präfekt der Provinz Bozen, 40 bis 43, und Tolomei, als dem eigentlichen Ideator, könnte man sagen, der Südtirolpolitik, gibt es überhaupt keine guten Beziehungen. Im Gegenteil, Tolomei sitzt in seinem Schmollwinkel in Glen bei Montan, zurückgezogen. Er erlaubt sich gelegentlich, in einem unterwürfigen Ton gehaltene Briefe an den Präfekten zu schreiben, bietet seinen Rat an, erinnert an die Abmachungen von 39, als ob sie der Präfekt nicht selbst sozusagen kennen würde und beklagt sich dauernd, dass die Umsiedlung nicht weitergeht, die ja vom Präfekten sozusagen mit allen Dingen sabotiert wird und dass insbesondere auf seinem Dorf Montan, wo er wohnt, noch überhaupt niemand abgewandert sei. Also ich sage, es gibt hier Allianzen, es ist eine Art verkehrte Welt. Ja? Ich wollte mit dem Ganzen nur eines sagen, dass sich im Falle Option und Umsiedlung der Südtiroler zweierlei auf jeden Fall abzeichnet. So marginal das Problem im gesamten Achsenbündnis gewesen sein mag. Der Achsenbruch, die gegenseitigen, die konträren Interessen, politischen und ökonomischen Interessen vor allem, der Bruch des Achsenbündnisses auf der Menschenebene, ist ja ganz klar, dass sich das in Südtirol abzeichnet, ja. Und wie gesagt, diese Tendenzen zur Errichtung einer deutschen Parallelverwaltung mit Hilfe des Umsiedlungsapparates, was schon 1939 beginnt und sich steigert bis zum Jahre 1943, sodass eigentlich die Machtergreifung im Jahre 1943 für die Deutschen natürlich kein Problem war in Südtirol, ist ja ganz klar. Man kann sich verlassen auf die illegalen illegal waren sie nicht mehr, auf die Nationalsozialisten der deutschen Sprachgruppe und auf den himmlerschen Umsiedlungsapparat, der eh schon im Lande war. Deswegen war es dort im Unterschied, aber auch in Belluno und Trentino hat es ja kaum Schwierigkeiten gegeben, natürlich militärisch, aber in Südtirol war es aus all diesen Gründen natürlich noch viel, viel leichter. Danke. Danke sehr.